Friede mit euch, Kameraden, bald wird man zum Raubzug laden, alle, die man brauchen kann. Auch aus Norden, Süd und Westen kommen noch verschiedene Gäste, ganz im Stillen mit Sodann. Auf der Lauer wollen wir stehen, werden durch das Fernrohr sehen, wie's beim Einbrechen der Braut. Plötzlich wird die Bande lachen, jubeln und Getöse machen, Tränen freilich gibt es auch. Tod und Teufel, wir verspotten alle Henker, alle Rotten, was schert uns der schlimme Feind? Er kann uns in allen Fällen niemals eine Falle stellen, denn wir haben Gott zum Freund. Kamerad, das will ich sagen, schickt Gott schweres Leid zu tragen, nehmen wir's geduldig an. Denn der schickt, der kann's auch wenden, alles liegt in seinen Händen, was er tut, ist wohlgetan. Müssen aus der Welt wir scheiden, rufen alle wir mit Freuden, lieber Herrgott, soll's geschehen. Denn es kann nur besser werden, als im Jammertal auf Erden, droben wird es besser gehen. Kommen wir hinauf zum Himmel, wünschen wir dem Weltgetümmel eine schnöde gute Nacht. Ruhen uns dann in Himmelsfreuden aus von all den großen Leiden, die man nur auf Erden hat.